SRF 2 Kultur. SRF 2 Kultur, es ist 21 Uhr, Zeit für den Hörspieltermin. Heute mit dem zweiten Teil von Michel Uhlbecks Roman Unterwerfung in der Hörspielbearbeitung von Leonhard Koppelmann. Am Mikrofon Susanne Jansson. Soumission, also Unterwerfung, der letzte Roman von Frankreichs literarischem Enfant terrible, der sorgte schon vor seinem Erscheinen für Wirbel wegen seiner angeblichen Islamophobie. Neuen Zündstoff in der Diskussion, den gab es, als das Erscheinen des Romans genau auf den Tag fiel, an dem das Attentat in der Satire-Redaktion von Charlie Hebdo verübt wurde. Und damals zierte ausgerechnet auch noch eine Karikatur von Uhlbeck das aktuelle Titelbild des Magazins. Und im Heft gab es eine Besprechung eben dieses Romans Unterwerfung. Eine grandiose Lobeshymne übrigens. Und zu Recht. In Uhlbecks Social Fiction, in seiner Geschichte, die in einem Frankreich der nahen Zukunft spielt, da geht es nicht in erster Linie darum, den Islam aufs Korn zu nehmen. Im Gegenteil, Uhlbeck hält den Europäern selbst den Spiegel vor. Weil man der politischen Rechten um Marine Le Pen nicht mehr beizukommen glaubt, unterstützen die Linken im Jahre 2022 in Frankreich die Muslimbrüderschaft. Und so scheint zum ersten Mal ein islamischer Präsident in Frankreich möglich. Und das stürzt die Hauptstadt, wenn nicht sogar das ganze Land, erst einmal in bürgerkriegsähnliche Kämpfe und Zustände. François, erst ein Pariser Professor für Literatur in den 40ern, verfolgt die Entwicklung und Meinungen in seinem Lande sehr genau, aber irgendwie anteilnahmslos, als ginge ihn all das nicht wirklich etwas an. Dabei ist seine jüdische Geliebte Miriam gerade erst nach Israel ausgewandert, aus Angst vor den Entwicklungen, und die Uni, an der er arbeitet, hat bis auf unbestimmte Zeit geschlossen. François aber begnügt sich damit, exotisches Essen in der Mikrowelle aufzuwärmen, Sentenzen seines literarischen Vorbilds und alter Egos Joris Karl Heusmanns zu erinnern und vor allem damit, sich die burka-verschleierten Frauen des Tages als laszive, leicht bekleidete Orientprinzessinnen bei Nacht vorzustellen. Am Fernseher verfolgt er den Verlauf der Präsidentschaftswahl. Er sieht die brennenden Plätze, die buchstäblich vor seiner Haustür liegen, und legt sich erstmal schlafen. Sonntag, 29. Mai. Gegen 4 Uhr morgens stand ich auf, klar im Kopf, mit wachem Geist. Sorgfältig und ohne Eile packte ich meinen Koffer. Ein paar Dinge für die Reiseapotheke. Wäsche zum Wechseln für einen Monat. Meine unbenutzten Hightech-Wanderschuhe. Mein Laptop. Ein paar Proteinriegel. Einen elektrischen Wasserkocher und löslichen Kaffee. Um 5:30 war ich zur Abreise bereit. Mein Auto sprang ohne Probleme an. Die Ausfallstraßen waren frei. Um 6 Uhr war ich schon bei Rambouillet. Unterwegs ohne Plan. Ohne genaues Ziel. Nur mit dem sehr vagen Gefühl, dass es gut wäre, sich in Richtung Südwesten zu orientieren. Sollte es in Frankreich zu einem Bürgerkrieg kommen, wird er den Südwesten nicht so schnell erreichen. Außer, dass man dort Entenkonfit aß, wusste ich so gut wie nichts über diese Gegend. Ach, Entenkonfit und Bürgerkrieg. Das passt nicht zusammen. Aber, naja, vielleicht täusche ich mich auch. Überhaupt kannte ich wenig von Frankreich. Nach meiner Kindheit und Jugend in Maison Lafitte, der bürgerlichen Vorstadt par excellence, war ich nach Paris gegangen und immer dort geblieben. Nie hatte ich dieses Land bereist, dessen Bürger ich war, wenn auch bislang eher in der Theorie. Ich hatte es allerdings schon einmal vorgehabt, wie der VW Touareg bewies, den ich zusammen mit den Wanderschuhen gekauft hatte. Die Tour läuft und sie ist sogar in vollem Gange. Man muss aber auch sagen, alles läuft normal bisher, so wie auch bei den vorherigen Wahlen. Aber, und das kann man zum jetzigen Zeitpunkt sagen, die Wahlbeteiligung ist nicht nur hoch, sondern deutlich höher als bei den letzten Wahlen. Mir fiel auf, dass die Autobahn ungewöhnlich schwach befahren war. Sonntagmorgens ist nie viel los. Da atmet die Gesellschaft durch. Die Leute geben sich der kurzen Täuschung hin, das Leben eines Individuums zu führen. Trotzdem, ich war jetzt schon rund 100 Kilometer gefahren, ohne ein anderes Auto überholt oder gesehen zu haben. Einzig einen bulgarischen Laster, dessen Fahrer schlaftrunken zwischen der rechten Fahrspur und dem Nothaltestreifen hin und her schlingerte, hatte ich umfahren. Alles ist ruhig. Ich fuhr an zweifarbigen Windsäcken vorbei, die sich in der sanften Brise bewegten. Die Sonne scheint über die Weiden und Wälder. Wie eine treue Angestellte. Plötzlich fiel mein Radiosender aus. Nur noch Rauschen war zu hören. Auf allen anderen Sendern, die ich auf dem Gerät einprogrammiert hatte, gab es ebenfalls nur dieses undeutliche Rauschen. Es ist etwas im Gange in Frankreich. Dessen war ich mir jetzt sicher. Womöglich haben sie auch die Radarfallen abgeschaltet. Mit einem 200er Schnitt könnte ich gegen 16 Uhr am Grenzübergang Jouquet sein. In Spanien sieht dann alles wieder anders aus. Der Bürgerkrieg ist weit weg. Das ist ein Versuch wert. Ach, nur, dass ich kein Benzin mehr habe. Die nächste Raststätte war Pechmontard. Sie wirkte auf den Infotafeln nicht sehr einladend. Kein Restaurant, keine lokalen Produkte, schlicht und einfach eine Tankstelle. 50 Kilometer später kam der Jardin des Courses du Lot. Aber so lange konnte ich nicht warten. Na gut, in Pechmontard kann ich tanken. Dafür werde ich in Courses du Lot dann einen Versorgungsstopp einlegen. Gänseleber, Kabikou und Cahors kaufen. Verpflegung für den Abend in einem Hotel an der Costa Brava. Ein guter Plan, ein sinnvoller Plan. Einer, der sich umsetzen lässt. Der Parkplatz war menschenleer und ich bemerkte sofort, dass irgendetwas faul war. Ich bremste den Wagen abrupt ab und fuhr sehr vorsichtig zur Tankstelle vor. Die Ladenfenster zersprungen. Aber tausende Glassplitter auf dem Asphalt. Ich stieg aus und probierte die Zapfsäule. Funktioniert nicht. Vermutlich werden sie von der Kasse aus gesteuert. Ich beschloss, zum Gebäude zu gehen. Der Getränkekühlschrank ebenfalls zertrümmert. Die Regale mit den Zeitungen umgekippt. Die Kassiererin entdeckte ich in einer Blutlache auf dem Boden. Die Arme, wie um sich zu schützen, sinnlos vor die Brust gehoben. Ich stieg vorsichtig über ihre Leiche, entdeckte aber nichts, was dazu dienen könnte, die Pumpen wieder in Gang zu bringen. Nach kurzem Zögern nahm ich mir ein Thunfisch-Sandwich mit Salat, ein alkoholfreies Bier und den Guide Michelin aus dem Regal. Das Allée du Quercy in Martel ist wohl das nächstgelegene Hotel hier. Als ich die Ausfahrt ansteuerte, nahm ich flüchtig zwei dahingestreckte Körper auf dem LKW-Parkplatz wahr. Junge Nordafrikaner in typischer Vorstadtkluft. Erschlagen. Eine hält noch eine Maschinenpistole in der Hand. Ich erreichte Martel ohne Probleme eine Viertelstunde später. Noch immer kein anderes Auto? Die Leute verbarrikadieren sich wahrscheinlich zu Hause. Das Relais du Quercy war ein großes zweistöckiges Gebäude aus weißem Kalkstein etwas außerhalb des Dorfes. Doch der Empfang war unbesetzt. Hinter dem Tresen waren an einer Tafel die Zimmerschlüssel angehängt. Kein Schlüssel fehlte. Hallo? Hallo? Ist hier wer? Eine blonde Frau mit einem breiten Tuch in den Haaren zeigte sich am oberen Ende der Treppe, die neben dem Empfang zu den Zimmern hochführte. Sie war um die 40 und trug ein graues Wollkleid. Das Restaurant ist geschlossen. Ich suche lediglich ein Zimmer für die Nacht. Na gut. Nehmen Sie den Schlüssel mit der 23 vom Brett. Das Zimmer finden Sie hier oben am Ende des Flurs. Damit verschwand die Frau wieder im Dunkel des ersten Stocks. Versteckt. Mit geöffneten Fensterläden wirkte das Zimmer gar nicht unfreundlich. Bis auf die fahlroten Tapeten mit den Jagdszenen. Vergeblich versuchte ich, ein wenig fernzusehen. Kein einziger Sender zu empfangen. Das Internet funktionierte nicht besser. Ich räumte meine Sachen ein, hängte ein paar Kleidungsstücke auf, schloss meinen Wasserkocher und die elektrische Zahnbürste an. Oh, was mache ich eigentlich hier? Eine sehr allgemeine Frage, die sich jeder Mensch an jedem Ort, in jedem Moment seines Lebens stellen kann. Als Alleinreisender setzt sie einem, das muss man sich eingestehen, besonders zu. Mit Myriam an meiner Seite hätte ich natürlich auch keinen besseren Grund gehabt, in Martel zu sein. Aber ich hätte mir die Frage so nie gestellt. Myriam war jetzt schon seit 5 Tagen in Tel Aviv. Wir sind nie zusammen in die Ferien gefahren. Ich holte mein Handy heraus und wählte Myriams Nummer. Hallo? Sie wirkte überrascht, aber froh, mich zu hören. Wir haben eine schöne, helle Wohnung im Stadtzentrum. Und wie geht's dir? Gut. Aber du fehlst mir noch ziemlich. Du musst mir versprechen, mir so bald wie möglich eine lange E-Mail zu schreiben, um mir alles zu berichten. Erst nachdem wir geendet hatten, fiel mir ein, dass ich keine Internetverbindung hatte. Mich überkam eine schreckliche Einsamkeit. Ich spürte, dass ich nie wieder den Mut haben würde, Myriam anzurufen. Das Gefühl der Nähe, das am Telefon entsteht, ist so heftig. Die Leere danach zu grausam. Ich musste meinen ganzen Mut zusammennehmen, um mich noch einmal hinaus ins Dorf zu wagen. Die einzigen Geschäfte in der Nähe waren eine verriegelte Bäckerei und ein Café, das anscheinend ebenfalls geschlossen war. Stehen jedenfalls keine Tische auf dem Platz. Dennoch fiel ein schwacher Lichtschein von dort nach draußen. Ich drückte die Tür auf und trat ein. Etwa 40 Männer verfolgten in absolutem Stillschweigen eine BBC-News-Reportage, die auf einem hoch angebrachten Fernseher im hinteren Teil des Raumes lief. Niemand reagierte auf mich. Offenbar alles Einheimische. Fast nur Rentner. Der englische Kommentator sprach sehr schnell und ich verstand nicht viel. Die Bilder, die aus verschiedenen Ecken des Landes kamen, aus Mühlhausen, Trapp, Stain, Aurillac, zeigten nichts Besonderes. Mehrzweckräume, Kindergärten, Turnhallen. Erster Auftritt eines im gleißenden Scheinwerferlicht sehr blass wirkenden Manuel Valls brachte Aufklärung über die Fakten. In ganz Frankreich sind am frühen Nachmittag von bewaffneten Banden überfallen worden. Es sind Gott sei Dank keine Opfer zu beklagen, aber es wurden Urnen entwendet. Bisher hat sich noch niemand dazu bekannt. Die Regierung hat unter diesen Umständen leider keine andere Möglichkeit, als die Wahlen abzubrechen. Wir haben für heute am späteren Abend eine Krisensitzung einberufen. Anschließend werden wir angemessene Maßnahmen ankündigen. Die Gesetze der Republik garantieren schließlich Recht und Ordnung. Vielen Dank. Montag, 30. Mai. Ich wachte um 6 Uhr auf und stellte fest, dass es wieder Fernsehempfang gab. Auf ITV war das Bild schlecht, aber auf BFM tadellos. Alle Sendungen drehten sich um die Ereignisse am Vortag. Gestern mussten wir die extreme Anfälligkeit unseres demokratischen Verfahrens erleben. Das Wahlgesetz ist eindeutig, das Abhandenkommen der Ergebnisse eines einzigen Wahllokals genügt, um die gesamte Wahl für ungültig zu erklären. Das ist das erste Mal, dass eine Gruppierung sich diese Schwachstelle im Gesetz zunutze gemacht hat. Noch in der Nacht hat der Premierminister angekündigt, ab dem kommenden Sonntag werden Neuwahlen organisiert werden. Allerdings wird man dann sämtliche Wahllokale unter den Schutz der Armee stellen. Ich schaltete den Fernseher aus und beschloss, mit einem Buch in den Park zu gehen. Politische Konflikte hat es auch zu Heusmanns Zeiten gegeben, aber ihnen kommt in seinem Werk nur minimale Bedeutung zu. Alles in allem scheint ihn das nicht weiter beschäftigt zu haben. Ich bin schwermütig und schicksalsergeben. Ich weiß nicht, ob die Müdigkeit mich wie ein Zirkuspferd im Kreis drehen lässt. Aber immerhin leide ich im Augenblick nicht. Ich bin überzeugt, dass diese Reise notwendig ist. Und dass es keinen Sinn hat, sich zu sträuben. Ich legte unterwegs zur Seite und betrachtete die in leichtem Wind schaukelnden Kastanienzweige. Schließlich beschloss ich, noch einmal ins Dorf hinauszugehen. Langsam erwacht hier alles wieder zum Leben. Die Bäckerei war geöffnet. Fußgänger schlenderten durch die Gassen. Im Café du Sport war es ziemlich leer. Der Hunger nach Berichten über die letzten politischen Ereignisse ist offenbar gestillt. Ich bestellte mir ein Bier, da hörte ich eine Stimme, die mir bekannt vorkam. Und drehte mich um. Alain Tanner, wie er eine Packung Zigarillos kauft. Unter dem Arm eine Bäckereitüte mit einem Landbrot geklemmt. Ganz paysan heureux. Der Ehemann von Marie-Françoise drehte sich nun seinerseits um und sein Gesicht nahm einen Ausdruck der Überraschung an. François, was machen Sie denn hier? Später, vor einem zweiten Bier sitzend, erklärte ich, dass es mich zufällig hierher verschlagen hätte und erzählte, was ich an der Tankstelle von Peschmotard gesehen hatte. Das dachte ich mir. In ganz Frankreich muss es noch einige solcher Zwischenfälle gegeben haben. Seine eigene Anwesenheit in Martel war kein Zufall. Ich besitze hier ein Haus, das früher meinen Eltern gehört hat. Ich bin also sozusagen ein Einheimischer. Und plane auch, mich mit Erreichen des Rentenalters nach Martel zurückzuziehen. Also sehr bald. Denn sollte der muslimische Kandidat gewinnen, wird Marie-Françoise mit ziemlicher Sicherheit ihren Lehrstuhl verlieren. In einer islamischen Universität kann schließlich keine Frau mehr lehren, oder? Und Sie? Ihre Stelle beim DGSI, beim Inlandsgeheimdienst? Man hat mich vor die Tür gesetzt. Freitagmorgen hat man mich vor die Tür gesetzt, mich und mein ganzes Team. Es ging alles sehr schnell. Man hat uns 2 Stunden gegeben, um unsere Büros zu räumen. Wissen Sie, warum? Oh ja, klar, weiß ich, warum. Am Donnerstag hatte ich meinen Vorgesetzten einen Bericht zukommen lassen, der davor warnte, dass es in verschiedenen Gegenden zu Vorfällen kommen könnte. Vorfälle, die den Wahlablauf stören sollten. Sie haben aber nichts unternommen und stattdessen mich am nächsten Tag vor die Tür gesetzt. Er ließ mir kurz Zeit, die Nachricht zu verdauen. Und welche Schlüsse lässt das Ihrer Ansicht nach zu? Meinen Sie etwa, die Regierung wollte, dass der Wahlablauf unterbrochen wird? Vor einer Untersuchungskommission könnte ich es allerdings nicht beweisen. Wissen Sie etwas über die Hintergründe dieser Aktion? Es ist genauso, wie Sie es sich denken. Die Identitären? Zum einen, ja. Auf der anderen Seite, junge Dschihadisten. Übrigens stehen sich darin zwei zahlenmäßig in etwa gleich starke Gruppen gegenüber. Und Sie glauben, dass die mit der Bruderschaft der Muslime in Verbindung stehen? Nein. Ich habe diesem Thema 15 Jahre meines Lebens gewidmet. Man hat nie auch nur den kleinsten Hinweis auf eine Verbindung, einen Kontakt finden können. Dschihadisten sind Salafisten, die auf die falsche Bahn geraten sind. Sie setzen auf Gewalt, nicht auf Predigt. Dennoch bleiben sie Salafisten und für die ist Frankreich ein Land der Ungläubigen. Dar al-Kufr. Für die Bruderschaft der Muslime hingegen gehört Frankreich potenziell schon zum Dar al-Islam. Vor allem aber liegt für die Salafisten die Macht allein bei ihrem Gott. Schon das Prinzip einer Volksvertretung ist gottlos. Nie würden sie eine politische Partei gründen oder unterstützen. Obwohl die jungen Dschihadisten im Band des weltweiten Dschihad stehen, wünschen sie sich im Grunde trotzdem, dass Ben Abbas die Wahlen gewinnt. Sie glauben nicht an ihn. Sie halten den Dschihad für den einzigen Weg, aber sie würden ihm auch keine Steine in den Weg legen. Nach Tanners Meinung verhielt es sich mit dem Front National und den Identitären ganz genauso. Könnte es was zum Lachen finden. Sowohl die europäischen Identitären als auch die Dschihadisten sind bis vor ein paar Tagen noch davon ausgegangen, dass die jeweils anderen bei den Wahlen siegen würden. Und ihnen nichts anderes übrig bliebe, als die Wahlen zu unterbrechen. Ich bestellte noch zwei Bier. Die naheliegendste Möglichkeit jetzt ist, dass die ÖNP ein Wahlbündnis mit dem Front National eingeht. Mit der ÖNP ist nicht mehr viel los, das kann man getrost sagen. Die befindet sich im freien Fall. Es wäre aber noch eine Möglichkeit, den Wind zu drehen und auf diese Weise die Wahlen zu entscheiden. Ja, aber wenn das der Plan ist, hätten Sie es doch schon vor Jahren machen können. Wäre da nicht die Sache mit Europa? Das Parteiprogramm der ÖNP sieht ebenso wie das der sozialistischen Partei PS vor, Frankreich tief in die Europäische Föderation zu integrieren. Die ÖNP-Wähler wünschen das natürlich nicht, aber ihren Chefs gelingt es seit Jahren, das Thema stillschweigend zu übergehen. Wenn die ÖNP ein Bündnis mit einer offen europafeindlichen Partei einginge, könnte sie nicht länger dazu schweigen. Das wäre es dann mit dem Bündnis. Deshalb favorisiere ich folgende Hypothese. Die Gründung einer republikanischen Front, der sich sowohl die ÖNP als auch die PS anschließen würde, mit dem Ziel, den muslimischen Kandidaten Ben Abbas zu unterstützen. Wohlgemerkt, unter der Voraussetzung an der Regierung beteiligt zu werden und Vereinbarungen für die kommenden Legislaturperioden zu treffen. Das würde mich sehr überraschen. Ja, das widerspricht unserer Tradition. Die Opposition rechts-links prägt das politische Spiel schon so lange, dass es uns undenkbar erscheint, da herauszukommen. Tja, das stimmt. Sie müssen unbedingt zum Essen bei uns vorbeikommen. Marie Vosras wird sich freuen, Sie zu sehen. Ich weiß, dass der Verlust Ihrer Stelle an der Universität dir sehr zu schaffen macht. Mir ist das mehr oder weniger gleich. In 2 Jahren wäre ich ohnehin in Rente gegangen. Ein schönes Ende ist das nicht, aber ich bekomme die vollen Bezüge. So viel ist sicher. Und wohl auch noch eine Sonderzulage. Ich glaube, man wird alles tun, um zu verhindern, dass ich Schwierigkeiten mache. Nachdem wir bezahlt hatten, traten wir hinaus auf den Dorfplatz. Der Abend dämmerte bereits heran und die untergehende Sonne tauchte den hellen Stein in fahlgelbes Licht. Es ist ein altes Dorf, nicht wahr? Sehr alt. Und es heißt nicht zufällig Martel. Alle wissen, dass Karl Martel 732 die Araber bei Poitiers geschlagen und damit die Ausbreitung der Muslime nach Norden gestoppt hat. Eine entscheidende Schlacht, die den wahren Beginn des christlichen Mittelalters markiert. Im Gedenken daran hat er hier eine Kirche errichten lassen. Das Dorf ist dann nach und nach um die Kirche herum entstanden. Die Geschichte von Christen und Muslimen ist eine Geschichte der Kriege. Jetzt ist es an der Zeit für eine gütliche Einigung mit dem Islam. Zeit für eine Allianz. wie ich meine. Ich reichte ihm zum Abschied die Hand. Übrigens, schalten Sie morgen den Fernseher ein, die politischen Sendungen. Ich wette mit Ihnen, es passiert was. Dienstag, 31. Mai. Kurz nach 14 Uhr schlug dann die Nachricht wie eine Bombe ein. ÖVP und PS haben sich darauf geeinigt, eine Regierungsvereinbarung für eine erweiterte republikanische Front zu unterzeichnen und schließen sich dem Kandidaten der Hektisch lösten die Journalisten der Nachrichtensender einander den ganzen Nachmittag lang ab im Versuch, etwas mehr zu den konkreten Details der Vereinbarung und die Verteilung der Ministerposten herauszubekommen. Bekamen aber immer die gleichen Antworten. Es ist müßig, politische Spekulationen anzustellen. Die nationale Einheit ist unbedingt zu erhalten. Unsere erste Aufgabe. Wir müssen jetzt die Wunden eines gespaltenen Landes heilen. All das war vollkommen erwartbar und vorhersehbar. Für die Rückkehr François Bayrous in die erste Reihe der politischen Bühne gilt das schon weniger. Bayrous hatte sich in der Tat auf einen Handel mit Mohammed bin Abbas eingelassen. Er würde zum Premierminister ernannt werden, wenn Ben Abbas als Sieger aus den Präsidentschaftswahlen hervorginge. Der betagte Politiker aus dem Béarn, der in eigentlich allen Wahlen, zu denen er sich in den zurückliegenden 30 Jahren hatte aufstellen lassen, unterlegen war. Bayrou, das ist eine geniale Idee, absolut genial. Beim Diner bebte Alain Tanner buchstäblich vor Begeisterung. So, ess bitte, solange sie noch heiß sind. Marie-Françoise hatte köstliche Törtchen mit Entenhals und Schalotten vorbereitet. Ich muss zugeben, darauf wäre ich nie gekommen. Das ist wirklich sehr stark, dieser Ben Abbas. Marie-Françoise sah ihren Mann mit wohlwollendem Lächeln an. Sie ist wohl erleichtert darüber, dass ihr Mann seine Entlassung so gut verkraftet und in seine neue Rolle als Salonstratege hineingefunden hat. Ihr gemeinsamer Ruhestand steht zweifellos unter besten Vorzeichen. Begleiten, wie man so schön sagt. Er hat nie eigene Vorstellungen gehabt und auch nie so getan, als hätte er welche. In diesem Ausmaß ist das durchaus selten. Das macht ihn zum idealen Politiker, der den Begriff des Humanismus verkörpert. Zumal er sich für Heinrich IV. Hält und für einen der großartigsten Friedensstifter im Dialog der Religionen. Darüber hinaus erfreut er sich bei der katholischen Wählerschaft, die seine Dämlichkeit beruhigt, größte Beliebtheit. Kommt ihr bitte rüber zum Tisch, zum Essen? Und zwar sind die Katholiken... Marie-Françoise hatte einen Saubohnensalat mit Löwenzahn und Parmesanraspeln vorbereitet. Es schmeckte so köstlich, dass ich für einen Moment lang vergaß, den Ausführungen ihres Mannes zu folgen. Im Laufe des letzten Jahres ist er nicht weniger als dreimal im Vatikan gewesen. In den Augen Tanneurs bestand die eigentliche Genialität des muslimischen Führers darin, dass er verstanden hatte, dass Wahlen nicht auf dem Feld der Wirtschaft, sondern auf dem der Werte entschieden werden. In Bezug auf die Stärkung der Familie und die Wiederherstellung der traditionellen Moral und damit einhergehend des Patriarchats eröffnet sich ihm ein Füllhorn von Möglichkeiten, die die Rechte ebenso wenig zu nutzen vermag wie der Front National, ohne von den letzten 68ern als Reaktionäre oder sogar als Faschisten bezeichnet zu werden. Allein Ben Abbas ist außerhalb jedes über alles Fürchten und Hassen, ist der Säkularismus, der Laizismus und der atheistische Materialismus. Die Katholiken sind für sich Gläubige. Der Katholizismus ist eine Buchreligion. Es geht nur darum, sie davon zu überzeugen, in einem weiteren Schritt irgendwann zum Islam zu konvertieren. Und die Juden? Die Frage war mir herausgerutscht, ohne dass ich vorgehabt hätte, sie zu stellen. Myriams Abschied ging mir kurz durch den Kopf. Ich schenkte mir ein weiteres großes Glas von Kahor ein. Mit den Juden ist es natürlich etwas komplizierter. Im Prinzip ist die Theorie dieselbe. Das Judentum ist eine Buchreligion. Und Abraham und Moses gelten auch als Propheten des Islam. Aber das Palästina-Problem hat diese Beziehung vergiftet. Es gibt also einige Minderheitenströmungen innerhalb der Bruderschaft der Muslime, die Vergeltungsmaßnahmen gegenüber den Juden begrüßen würden. Aber Ben Abbas hat auch immer darauf geachtet, ein gutes Verhältnis zum Großrabbiner von Frankreich zu unterhalten. Wahrscheinlich wird er dennoch von Zeit zu Zeit die Zügel seiner Extremisten locken müssen. Nach Tanneurs Meinung wünschte sich Ben Abbas im Grunde, dass die Juden freiwillig und ohne großes Aufsehen Frankreich verließen. Jedenfalls hat er keinesfalls die Absicht, seine persönlichen Ambitionen, die sehr ehrgeizig sind, aufs Spiel zu setzen, nur damit ihm das palästinensische Volk schöne Augen macht. Aber wer Welche Ambition hat er denn noch? Sein wichtigster Bezugspunkt ist das Römische Reich. Wie bitte? Das Römische Reich? Die wichtigste Zielsetzung seiner Außenpolitik wird darin bestehen, das Gravitationszentrum Europas nach Süden zu verschieben. Als Erste werden sicherlich die Türkei und Marokko imstande sein, sich in die europäische Konstruktion einzugliedern. Tunesien und Algerien werden folgen. Auf längere Sicht wird es dann um Ägypten gehen. Für Tanner spielte die Integration sehr bevölkerungsreicher Länder mit ihrer dynamischen demografischen Entwicklung in diesem europäischen Zusammenhang die zentrale. Das eigentliche Ziel von Ben Abbas ist es, davon bin ich vollkommen überzeugt, früher oder später zum ersten Präsidenten eines so veränderten Europas zu werden. Eines erweiterten Europa, dem die Länder des Mittelmeerraums angehören. Marie-Françoise brachte die Nachspeise. Eine Croustade Landaise mit Äpfeln und Nüssen. Ich hab schon so lange nicht mehr so gut gegessen. Dazu probierten wir einen Bass Armagnac. Der Wohlgeruch des Alkohols benebelte mich leicht. Ben Abbas hat eine Vision von Europa. Ein echtes Zivilisationsprojekt. Sein größtes Vorbild ist im Grunde genommen Kaiser Augustus. Nicht gerade ein mittelmäßiger Master. Aber so könnte tatsächlich eine neue große Zivilisation entstehen. Kennen Sie Rocamadour? Rocamadour? Ich glaube nicht. Oder vielleicht doch, ja, aus dem Fernsehen. Sie müssen hinfahren. Wir sind nur ungefähr 20 Kilometer von hier. Sie müssen unbedingt dorthin. Die Wallfahrt von Rocamadour ist eine der berühmtesten der Christenheit, wissen Sie. In Rocamadour können Sie wirklich ermessen, in welchem Maß das christliche Mittelalter eine große Zivilisation war. Ich erinnerte mich vage an einige Sätze Heusmanns über das Mittelalter. Damals, in diesem bewunderungswürdigen Mittelalter, in dem die Kunst, gesäugt von der Kirche, über den Tod hinausdachte und bis zur Schwelle der Ewigkeit, bis zu Gott vordrang, wurden die göttliche Idee und die himmlische Form zum ersten und vielleicht auch zum letzten Mal vom Menschen erahnt und flüchtig erschaut. Und sie entsprachen sich, halten von Kunst zu Kunst wieder. Dieser Armagnac ist absolut köstlich. Ich wollte das sagen, bevor ich bemerkte, dass ich nicht einen klaren Gedanken mehr hervorbrachte. Selig die Toten. Zu meiner großen Überraschung begann Alain nun Peggy zu rezitieren. Vorausgesetzt. Es ist ziemlich schwierig, den anderen zu verstehen, zu wissen, was sich tief in seinem Herzen verbirgt. Und ohne die Hilfe von Alkohol gelingt es einem vielleicht niemals. Selig die Toten, die in großen Schlachten starben, auf der Erde ruhen und in Gottes Antlitz blicken. Selig die Toten, die auf einer letzten Anhöhe starben, inmitten all der Apparate der großen Gemetzel. Resigniert, fast traurig, schüttelte Alain den Kopf. Sehen Sie, ab der zweiten Strophe muss er auf Gott verweisen, um seinem Gedicht genügend Bedeutung zu verleihen. Die Idee des Vaterlandes reicht für sich allein genommen nicht. Sie muss mit etwas Stärkerem verbunden werden. Mit Mystik höherer Ordnung. Selig die Toten, die für irdische Städte starben. Denn diese sind die Verleiblichung der Stadt Gottes. Die Französische Revolution, die Republik, das Vaterland, ja, das hatte Konsequenzen. Konsequenzen, die wenig mehr als ein Jahrhundert lang werden. Das christliche Mittelalter jedoch hatte mehr als ein Jahrtausend Bestand. Samstag, 11. Juni. Die schwarze Mutter Gottes von Rocamadour war in der Tat eine eigenartige, besondere Statue. Die Jungfrau sitzt ganz aufrecht. Ihr Gesicht mit den geschlossenen Augen ist so sehr entrückt, dass es geradezu außerirdisch wirkt. Das Jesuskind auf ihrem Schoß, das in Wahrheit keine kindlichen Züge trägt, sondern eher die eines Erwachsenen oder gar eines Greises, sitzt ebenfalls sehr aufrecht. Auch seine Augen sind geschlossen. Und auf dem Kopf, mit dem spitzen, klugen und kraftvollen Gesichtsausdruck, trägt es gleichfalls eine Krone. Die Haltung der beiden brachte weder Zärtlichkeit noch Mutterliebe zum Ausdruck. Dargestellt ist nicht das Jesuskind, sondern schon der zukünftige König und Herr der Welt. Seine Abgeklärtheit und der Eindruck von spiritueller Macht und unantastbarer Kraft, den er erweckt, sind beinahe furchteinflößend. Das Mittelalter Heusmanns war das Zeitalter der Spätgotik. Pathetisch, realistisch und moralisch, wie es war, stand es der Renaissance bereits näher als dem Zeitalter der Romanik. Ich erinnerte mich an einen Vortrag, den ich Jahre zuvor von einem Geschichtsdozenten an der Sorbonne gehört hatte. Die Menschen des romanischen Zeitalters hatten keine klare Vorstellung von Konzepten wie einem moralischen Urteil, einem individuellen Urteil oder der Individualität an sich. Und auch ich spürte jetzt, wie sich im Laufe meiner immer ausgiebigeren Träumereien zu Füßen der schwarzen Mutter Gottes von Rocamadour meine Individualität auflöste. Rocamadour. Meine ständigen Besuche in der Notre-Dame-Kapelle entrückten mich so sehr, dass ich den deutlichen Wahlsieg von Mohammed bin Abbes im zweiten Wahlgang nur noch am Rande zur Kenntnis nahm. Auch die E-Mail von Myriam, die ich so sehnsüchtig aus Israel erwartet hatte, berührte mich nicht mehr in dem Maße. Es mag merkwürdig erscheinen, das eine Land, Frankreich, zu verlassen, weil man fürchtet, dort möglicherweise in Gefahr zu sein, um in ein anderes Land auszuwandern, in dem die Gefahr real und greifbar ist. Ein abtrünniger Zweig der Hamas hat kürzlich beschlossen, eine neue Attentatslehre zu starten. Und jeden Tag oder fast jeden jagen sich mit Sprengstoff umwickelte Selbstmordattentäter in Restaurants und Bussen in die Luft. Es ist zwar merkwürdig, aber ist man einmal vor Ort, kann man es verstehen. Seit seiner Gründung befindet sich Israel im Krieg. Attentate und Kämpfe scheinen hier irgendwie unvermeidlich naturgegeben. Jedenfalls hindert es einen nicht daran, das Leben zu genießen. Interessanterweise erwähnt sie mit keinem Wort mehr eine mögliche Rückkehr nach Frankreich. Ich jedoch musste irgendwann sehr wohl über meine Rückkehr nachdenken. Es ist bereits Mitte Juli. Und ich bin jetzt seit über einem Monat aus Paris weg. In Wahrheit gab es allerdings keinen Anlass zur Eile. Bisher hat niemand irgendeine Nachricht von der Universitätsleitung erhalten. Es herrscht absolute Unklarheit. Berichtete mir Marie-Françoise. Trotzdem beschloss ich, nach Paris zurückzukehren. Peggy encore. Mutter, hier sind die Söhne, die in so viele Schlachten. Am Tag vor meiner Abreise fand während meines täglichen Besuchs in der Notre-Dame-Kapelle dort zufällig eine Peggy-Lesung statt. Das Publikum besteht in erster Linie aus jungen Leuten in Jeans und Polohemden. Alle mit jenem offenen, brüderlichen Gesichtsausdruck, der die jungen Katholiken aus welchen Gründen auch immer üblicherweise aufsetzen. Hier sind die Söhne samt riesiger Armee. Ob diese jungen, menschenfreundlichen Katholiken wohl ihre Erde lieben? Ob sie bereit sind, sich für sie zu verlieren? Plötzlich schien es mir, als würde die Mutter Gottes sich erheben, sich von ihrem Sockel lösen und wachsen. Als wäre das Jesuskind bereit, sich von ihr loszumachen. Es braucht jetzt nur seinen rechten Arm zu heben, um die Heiden und Götzendiener zu vernichten. Und die Führer der Welt werden ihm als Gott, als Allvater und als Herr wieder folgen. Still und unvergänglich verharrte die Jungfrau im Halbdunkel. Sie besitzt die Oberhoheit. Sie besitzt die Macht. Doch nach und nach spürte ich, wie ich den Kontakt verlor. Sie zieht sich durch Raum und Zeit zurück. Während ich, eingezwängt in meine Sitzbank, immer kleiner wurde, immer mehr schrumpfte. Nach einer halben Stunde stand ich endgültig vom Geist verlassen und auf meinen ledierten, vergänglichen Körper beschränkt wieder auf und ging traurig die Stufen in Richtung Parkplatz hinunter. Daheim erwartete mich ein Leben mit zahlreichen kleinen Unannehmlichkeiten zurück. Natürlich hat jemand meine Abwesenheit genutzt, um meinen reservierten Parkplatz zu besetzen. Mein Briefkasten war übervoll. Jede längere Abwesenheit birgt die Gefahr, mit der einen oder anderen Verwaltungsstelle in Konflikt zu geraten. Und kostet Tage Arbeit, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Ich sortierte die Post grob vor. 3 Wahnsinnsangebotstage beim Büromarkt Office Depot. Persönliche Preisnachlässe beim Elektromarkt Cobrasson. Dann begann ich, die Briefe zu öffnen. Wir möchten die aufrichtige Anteilnahme zum Tod ihrer Mutter zum Ausdruck bringen und müssen Sie darüber informieren, dass Ihr Leichnam ins Städtische Institut für Rechtsmedizin gebracht worden ist. Bitte setzen Sie sich baldmöglichst mit dem Institut in Verbindung, um die notwendigen weiteren Schritte zu unternehmen. Ein Erinnerungsschreiben vom 14. Juni, ein weiteres vom 28. Juni und ein letztes vom 11. Juli. Die Gemeinde Nevers setzt Sie hiermit darüber in Kenntnis, dass wir gemäß Artikel L2223-27 der Gebietskörperschaftsordnung die Beisetzung Ihrer Mutter im Bereich der Sammelgräber des städtischen Friedhofs durchführen. Mein Vater muss die Schreiben ebenfalls unbeantwortet gelassen haben. Mir war der Gedanke peinlich, dass man sie im Friedhofsbereich für Bedürftige, so die ursprüngliche Bezeichnung für diesen Bereich der Sammelgräber, bestattet hatte. Was wohl aus ihrer französischen Bulldogge geworden ist? Tierschutzverein? Einschläferung? Anschließend nahm ich mir die Rechnungen und Lastschriftbelege vor. Einfach zu handhabende Unterlagen, die ich nur in den entsprechenden Ordnern abzuheften brauche. Um dann die Schreiben der wichtigsten Ansprechpartner auszusortieren, die dem Leben eines Menschen Struktur geben. Krankenversicherung, Finanzamt, Bankauszüge. Kein Schreiben von der Universitätsleitung. Mein Gehalt ist ganz normal Ende Juni überwiesen worden. Ein Rundgang. Um auf andere Gedanken zu kommen, beschloss ich, eine Runde durch mein Viertel zu drehen. Kaum sichtbare Spuren des Regierungswechsels. Vor den Wettbüros standen immer noch Gruppen dicht aneinander gedrängter Chinesen mit Wettscheinen in der Hand. Andere schoben mit schnellen Schritten Sackkarren vor sich her, transportierten Reisnudeln, Sojasauce, Mangos. Nicht einmal eine muslimische Regierung scheint ihre unaufhörliche Betriebsamkeit bremsen zu können. Wie die christliche Botschaft vor ihm, würde sich wohl auch der islamische Bekehrungseifer im Ozean dieser riesengroßen Zivilisation auflösen, ohne irgendwelche Spuren zu hinterlassen. Nur die Abteilung für koschere Lebensmittel im Géant Casino gibt es nicht mehr. Auch die Zahl der islamischen Schleier hatte kaum zugenommen. Aber alle Frauen tragen Hosen. Kleider und Röcke sind völlig verschwunden. Gleichzeitig hatte sich ein neues Kleidungsstück verbreitet. Eine Art lange Baumwollbluse, die den halben Oberschenkel bedeckte. Die Betrachtung von Frauen herrschen, dieser kleine, träumerische Trost, ist also unmöglich geworden. Es war also zweifelsohne eine Veränderung im Gange. Eine objektive Umwälzung hatte eingesetzt. Zwar ließ auch mehrstündiges Seppen durch die Kabelkanäle keine Rückschlüsse auf weitere Umbrüche zu, aber die Erotiksendungen im Fernsehen waren ja schließlich schon seit langem aus der Mode. Das Schreiben. Die neuen Statuten der Islamischen Universität Paris-Sorbonne verbieten leider die Fortsetzung ihrer Lehrtätigkeit. Zwei Wochen nach meiner Rückkehr nach Paris erhielt ich das befürchtete Schreiben von Paris Trois, meiner Universität. Robert Rediger, der neue Präsident der Universität, hatte den Brief persönlich unterschrieben. Ich möchte Ihnen mein tiefstes Bedauern ausdrücken und Ihnen versichern, die Qualität Ihrer universitären Arbeit ist über jeden Zweifel erhaben. Es steht Ihnen natürlich frei, Ihre Karriere an einer laizistischen Universität fortzusetzen. Sollten Sie jedoch lieber darauf verzichten wollen, verpflichtet sich die Islamische Universität Paris-Sorbonne, Ihnen vom heutigen Tag an eine an die Inflationsrate gekoppelte Pension zu zahlen, deren Höhe zum jetzigen Zeitpunkt monatlich 3.472 Euro beträgt. Die Summe entsprach auf den Euro genau dem, was ich mit 65 Jahren nach Abschluss meiner gesamten Laufbahn im Ruhestand bekommen hätte. Sie sind wirklich zu großen finanziellen Opfern bereit, um zu vermeiden, dass die Wellen hochschlagen. Zweifelsohne überschätzen Sie die Universitätslehrer in ihren Möglichkeiten und Fähigkeiten, wirksame Protestaktionen zu organisieren. Schon lange reicht der Titel eines Hochschullehrers an sich nicht mehr aus, um einem die Türen zu den wichtigen Medien zu öffnen. Selbst ein einhelliger Protest aller Universitätslehrer würde nahezu vollkommen unbemerkt bleiben. Rein äußerlich hatte sich an der Uni nichts verändert. Mit Ausnahme eines Sterns und einer Mondsichel aus vergoldetem Metall, die neben der großen Aufschrift Université Sorbonne Nouvelle Paris Trois gleich über dem Haupteingang angebracht worden waren. Im Inneren der Verwaltungsgebäude jedoch waren die Veränderungen deutlicher sichtbar. Im Vorzimmer wurde man von einem Foto empfangen, das Pilger zeigte, die die Kaaba umrundeten. Und die Büros waren mit Plakaten geschmückt, die kalligrafierte Verse aus dem Koran wiedergaben. Die Sekretärinnen sind ausgetauscht worden. Ich kenne nicht eine einzige von ihnen. Und alle sind verschleiert. Eine von ihnen händigte mir ein Formular für den Pensionierungsantrag aus, das irritierend einfach gestaltet war. Ich konnte es sofort auf einer Tischecke ausfüllen, unterschreiben und zurückgeben. Im wahrsten Sinne des Wortes habe ich meine Universitätslaufbahn soeben mit einem Federstrich beendet. Naja Maghrebina. Das Ende meiner Universitätslaufbahn beraubte mich jedes Kontakts mit Studentinnen. Ich brauchte ein paar Wochen, um mir dessen wirklich bewusst zu werden. Wie soll das jetzt weitergehen? Ich bin ein gebildeter Mann mit Niveau. Ich bin im besten Alter. Wenn nach einem schwierigen Zwiegespräch von einigen Wochen Dauer, in dessen Verlauf ein stets wachsender und umfassender Überdruss durch irgendeinen beliebigen Gegenstand, sagen wir Beethovens letzte Quartette, abgewonnene enthusiastische Momente zeitweilig kaschiert worden und die Hoffnung auf magische Momente oder das von Freude und Gelächter getragene Gefühl von Gemeinsamkeit aufgeblitzt wäre und ich mich nach diesen wenigen Wochen dazu entschlossen hätte, eine meiner zahlreichen weiblichen Entsprechungen tatsächlich zu treffen. Was könnte sich daraus ergeben? Erektionsprobleme auf der einen Seite, Scheidentrockenheit auf der anderen. Das ist wohl besser, das zu vermeiden. Nur in sehr seltenen Fällen habe ich Escort-Dienste in Anspruch genommen. Meistens in den Sommermonaten, um gewissermaßen den Übergang von einer Studentin zur nächsten zu überbrücken. Alles in allem ganz zufriedenstellend. Ich unternahm also eine kurze Internetrecherche. Die neue islamische Regierung scheint deren Betrieb in keiner Weise zu beeinträchtigen. Ich zögerte einige Wochen lang, sah mir zahlreiche Profile an, druckte einige davon aus, um sie noch einmal zu lesen. Mit Escort-Websites verhält es sich ein wenig wie mit Restaurantführern, in denen die bemerkenswert poetische Beschreibung von Gerichten auf der Karte sehr viel größeren Genuss verspricht, als einem am Ende bereitet wird. Schließlich entschied ich mich für Naja Maghrebina. Angesichts der politischen Gesamtsituation reizt es mich schon sehr, mal eine Muslima auszuprobieren. Tatsächlich hatte sich Naja, die aus Tunesien stammte, dem Sog der Re-Islamisierung, der die jungen Leute ihrer Generation voll erfasst hatte, komplett entzogen. Was das Sexuelle anging, übte sie ihr Metier sehr professionell aus. Allerdings wechselt sie die Position auf ziemlich mechanische Art und Weise. Aus mir unerfindlichen Gründen empfand ich überhaupt keine Lust. Bevor ich ging, redeten wir noch ein paar Minuten miteinander, um die Stunde vollzumachen, für die ich bezahlt hatte. Ich bin jetzt im zweiten Jahr meines Masterstudiums in moderner Literatur. Sie könnte durchaus eine meiner ehemaligen Studentinnen sein. Seit meiner Kindheit haben wir... Aber sie hat immer an der Universität Paris-Diderot studiert. Ein paar Tage später traf ich mich mit Babette der Schlampe. Über sie gibt es auf der Website nur begeisterte Kommentare. Sie empfing mich in ihrer hübschen, etwas altmodischen Zwei-Zimmer-Wohnung, nur mit einer Büstenhebe und einem String-Ouvert bekleidet. Auch diesmal hatte ich, obwohl meine Erektion zu keinem Zeitpunkt nachließ, nicht einen Augenblick auch nur das geringste bisschen Lust. Ich beteilige mich auch regelmäßig an Gangbangs. Wenn du willst, kann ich dich informieren, sobald wir den nächsten organisieren. Ich war nicht wirklich interessiert, fand sie aber durchaus sympathisch. Silvia. Einige Wochen später starb mein Vater. Ich erfuhr davon durch einen Anruf von Silvia, der Lebensgefährtin meines Vaters. Wir haben nicht so oft Gelegenheit gehabt, miteinander zu reden. Das war nun wirklich untertrieben. In Wahrheit hatte ich noch nie mit ihr geredet. Von ihrer Existenz wusste ich nur aufgrund einer indirekten Andeutung meines Vaters bei meinem letzten Gespräch 2 Jahre zuvor. Sie ist wohl gut 25 Jahre jünger als er. Ich hole sie am Bahnhof von Briançon ab. Wäre ich nicht da, würde sie wahrscheinlich das gesamte Erbe erhalten. Die Testamentseröffnung barg keine großen Überraschungen. Der wertvollste Besitz war das Haus, in dem Sylvia und mein Vater gemeinsam gelebt hatten. Interessanter war da die Existenz einer Sammlung kostbarer Gewehre. Wow! Ja, er ging häufig zur Jagd. Das war seine letzte große Leidenschaft. Ein ehemaliger Finanzvorstand von Unilever, der im Alter seine Instinkte als Jäger und Sammler wiederentdeckt. Ich habe mir zuerst auch nichts draus gemacht. Aber die Jägerei war eigentlich eine ganz schöne Sache. Sonntags waren wir den ganzen Tag über auf der Jagd. Und abends aßen wir mit den anderen Jägern und ihren Frauen, waren ungefähr 12 Paare, in einem kleinen Restaurant im Nachbardorf. Mein Vater hatte also im Alter ein nettes Leben geführt. Das war vielleicht die größte Überraschung. Während meiner gesamten Jugend habe ich nie auch nur einen einzigen seiner Arbeitskollegen kennengelernt. Hatten meine Eltern überhaupt Freunde? Möglicherweise. Doch ich vermochte mich nicht daran zu erinnern. Sylvia scheint eine durch und durch normale Frau zu sein. Eine beinahe übertrieben normale Frau. Dennoch ist es ihr gelungen, irgendetwas in meinem Vater auszulösen. Etwas, das er weder meiner Mutter noch mir je gezeigt hat. Sie hatte als erste etwas an diesem alten, durchschnittlichen Mann entdeckt, das liebenswert war. Myriam. Ich hab jemanden kennengelernt. Zurück in Paris fand ich genau die E-Mail vor, von der ich seit einigen Wochen befürchtet hatte, sie zu erhalten. Nun ja, das traf nicht ganz zu. Ich glaube, ich hatte mich bereits damit abgefunden. Das macht mich immer irgendwie traurig, wenn ich an dich denke. Ich machte ein paar Schritte auf das Fenster zu. Eine einzelne linsenförmige Wolke, die Ränder von der untergehenden Sonne orange gefärbt, schwebte hoch über den Stade Charletti. So reglos, so teilnahmslos, wie ein intergalaktisches Raumschiff. Ich empfand einen nur schwachen, gedämpften Schmerz. Doch war er stark genug, um mich am klaren Denken zu hindern. Monsieur le Président. Bis jetzt hat die von Mohamed Ben Abbes eingesetzte Regierung der nationalen Einheit äußerst... Frankreich hat zu neuer Zuversicht zurückgefunden. Eine Zuversicht vergleichbar mit der nach dem Ende des... Seit Ben Abbes regiert, ist die Kriminalitätsrate in den problematischsten Vierteln um sage und schreibe 90% gesunken. Verglichen... Der massive Rückgang der Arbeitslosigkeit ist zweifellos auf den Ausstieg so vieler Frauen aus dem Arbeitsmarkt zurückzuführen. Und der steht wiederum im Zusammenhang mit der beträchtlichen Erhöhung der Familienzulagen, also die allererste Maßnahme, die die neue Regierung... Die Tatsache, dass die Auszahlung der Familienzulage an die Bedingungen geknüpft ist, dass die Frauen keinerlei berufliche Tätigkeit mehr ausüben, hat bei der politischen Linken anfangs ein leichtes Zähneknirschen hervorgerufen. Doch das ist angesichts der Arbeitslosenzahl... Nicht einmal das Haushaltsdefizit wächst hierdurch. Die Erhöhung der Familienzulagen wird komplett durch die Senkung des Bildungsetats kompensiert. Der war zuvor der mit Abstand größte Posten. Durch die Umstrukturierung unseres Bildungssystems endet die Schulpflicht jetzt nach dem Primarbereich, also ungefähr im Alter von 12 Jahren. Das Abschlusszeugnis am Ende des Primarbereichs stellt damit die Krönung der... Die Regierung rät dazu, im Anschluss eine handwerkliche Tätigkeit aufzunehmen. Die Finanzierung der Sekundarbildung, sowie aller Stufen darüber, ist jetzt eine reine Privatangelegenheit. All diese Reformen zielen darauf ab, der Familie, jener Keimzelle unserer Gesellschaft, wieder den ihr gebührenden Platz, ihre Würde zu geben, so die Worte unseres Präsidenten Ben Abbes. Alle diese Entwicklungen führten zur Herausbildung eines neuen Gesellschaftsmodells in Frankreich. Doch den entscheidenden gesellschaftlichen Wandel beschreibt der junge Soziologe Daniel da Silva mit dem ironischen Titel »Eines Tages wird das alles dir gehören, mein Sohn«. Sein unzweideutiger Untertitel »Lob der vernünftigen Familie«. In der Einleitung würdigte er einen etwa 10 Jahre zuvor erschienenen Aufsatz des Philosophen Pascal Bruckner, in dem dieser angesichts des Scheiterns der Liebesheirat eine Rückkehr zur Vernunft-Ehe preist. »Keinesfalls kann die familiäre Beziehung, insbesondere die zwischen Vater und Sohn, auf Liebe basieren. Die einzige Basis ist die Übertragung von Können und einem umfassenden Erbe. Der Übergang zur Lohnarbeit als allgemeines Arbeitsverhältnis brachte zwangsläufig die Explosion der Familie mit sich und damit die vollständige Atomisierung der Gesellschaft. Das Silvas antiromantische Thesen sorgten für erhebliches Aufsehen, waren doch in den Leitmedien die individuelle Freiheit, das Mysterium der Liebe und derlei Dinge allgemeiner Konsens. Meine eigene Familiengeschichte ist die perfekte Veranschaulichung der Thesen des Silvers. Was die Liebe betrifft, so liegt sie für mich weiter als je zuvor außer Reichweite. Einzug einer Kaltfront. In der Nacht konnte ich nicht schlafen und trat irgendwann an das große Panoramafenster meiner Wohnung. 3 Uhr morgens. Doch wie immer in Paris ist es draußen nicht vollständig dunkel. Von dort aus konnte ich gut 10 Hochhäuser und mehrere hundert mittelgroße Gebäude sehen. Insgesamt wohl einige tausend Wohnungen und ebenso viele Haushalte. Haushalte, die sich in Paris zunehmend nur noch auf eine einzige Person beschränkten. Die meisten dieser Zellen sind jetzt unbeleuchtet. Und genauso wie die meisten dieser Menschen hatte auch ich keinen echten Grund, mich umzubringen. Genau genommen besteht für mich im Vergleich sogar noch weniger Anlass dazu. Ich bewegte mich in einem anerkannten und sozial respektierten Milieu, wenn auch in einem sehr kleinen. In materieller Hinsicht konnte ich mich nicht beklagen. Bis zum Lebensende ist mir ein gutes Einkommen sicher. Doppelt so hoch wie das Durchschnittseinkommen, ohne dass ich dafür überhaupt arbeiten muss. Trotzdem näherte ich mich dem Selbstmord, ohne Verzweiflung oder auch nur eine besondere Traurigkeit zu empfinden. Nein, einfach nur deshalb, weil die Gesamtsumme der Funktionen, die dem Tod widerstehen, wie Bichat es ausdrückte, langsam kleiner wurde. Der einfache Wille zu leben reicht mir offenbar nicht mehr aus, um der Gesamtheit der Schmerzen und Widrigkeiten zu widerstehen, die das Leben eines durchschnittlichen Westeuropäers begleiten. Ich war unfähig, für mich selbst zu leben. Aber für wen sonst sollte ich leben? Es hätte dringend einer Frau bedurft. Wenn Sie wieder einmal nicht widerstehen können, verzweifeln Sie nicht. Werfen Sie die Flinte nicht ins Korn. Sagen Sie sich, dass die Lüsternheit schließlich nicht die unverzeihlichste Sünde ist. Dass sie zu den beiden Vergehen gehört, die der Mensch bar bezahlt. Und die infolgedessen zumindest teilweise vor dem Tod gebüßt werden. Sagen Sie sich, dass die Wollust und die Habgier jeden Kredit ablehnen und nicht warten. Denn derjenige, der ungehörigerweise der Fleischeslust frönt, wird beinahe immer schon zu Lebzeiten bestraft. Für die einen sind es Bastarde, die sie aufziehen müssen, kranke Frauen, wilde Ehen, zerstörte Karrieren, abscheulicher Betrug durch die Frauen, die sie lieben. Heusmanns ist auch kein Trost. Die Zeit der Festtage überstand ich dennoch ohne allzu große Verzweiflung. Im Vorjahr habe ich noch per E-Mail einige Neujahrsgrüße erhalten. Insbesondere von Alice, aber auch von einigen Unikollegen. In diesem Jahr hat mir zum ersten Mal niemand geschrieben. In der Nacht des 19. Januar wurde ich völlig unerwartet von endlosen Weinkrämpfen geschüttelt. Als über Le Kremlin-Bicêtre der Morgen zu dämmern begann, beschloss ich, in die Abtei von Ligugé zurückzukehren. Dorthin, wo Heusmanns das Oblatsgelübde abgelegt hat. Er zog sich eilig an, bestieg einen Wagen und war vor der Zeit am Bahnhof. Dort überkam ihn ein wahrhaft kindischer Anfall von Eitelkeit. Als er die Leute betrachtete, die durch die Wartesäle eilten, vor den Schaltern ungeduldig von einem Bein aufs andere traten oder schicksalsergeben ihr Gepäck begleiteten, konnte er sich nicht verkneifen, sich zu bewundern. Wenn diese Reisenden, die nur an ihrem Vergnügen oder ihren Geschäften interessiert sind, wüssten, wo ich hinfahre, dachte er. Sie hörten Unterwerfung von Michel Houellebecq, Teil 2 des Hörspiels von Leonhard Koppelmann. Es spielten Samuel Weiß als François, Wolfram Koch als Joris Karl Heusmanns, Johannes Silberschneider als Alain Tanneur, Imogen Kogge als Marie-Françoise Tanneur, Julia Riedler als Myriam, Doris Wolters als Sylvia und viele andere mehr. Aus dem Französischen von Norma Kassau und Bernd Wilczek. Musik Rainer Römer. Hörspielfassung und Regie Leonhard Koppelmann. Eine Produktion des SWR von 2015. Teil 3, den hören Sie Samstag in einer Woche um 21 Uhr hier auf SRF 2 Kultur. Mehr Infos zum Hörspiel sowie viele andere Hörspiele zum Nachhören oder Downloaden, das gibt's im Netz unter srf.ch, Stichwort Hörspiel. Thank you. Thank you.